Good morning, people! Guten Morgen, Leute! Hope you're as happy as Daniel. Ich hoffe, dass ihr so glücklich seid wie Daniel. And me. Und wie ich. We're both happy. Wir sind beide glücklich. I think so anyhow. Jedenfalls glaube ich das. I mean, I think we both are. I know I am. Ich denke, dass wir es beide sind. Ich weiß, dass ich es bin. Let's continue to talk about fear. Lass uns weiter über Angst sprechen. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. In Matthew chapter 8, Jesus said something that is very, very interesting. In Matthäus Kapitel 8 sagte Jesus etwas, das sehr, sehr interessant ist. He said, "Oh, you of little faith, why are you so afraid?" Er sagte, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Isn't that interesting that Jesus literally connects fear with lack of faith? Ist das nicht interessant, dass Jesus buchstäblich Angst mit mangelndem Glauben verbindet? You know, it's if we have a lack of faith, wenn wir einen Mangel an Glauben haben, or if we don't learn to live by real biblical faith, oder wir nicht lernen, nach echtem biblischem Glauben zu leben, then we have to expect that we will also live by fear. Dann müssen wir davon ausgehen, dass wir auch in Angst leben werden. Listen to this statement. Hör dir diese Aussage an. The absence of faith opens the door for fear. Das Fehlen von Glauben öffnet der Angst Tür und Tor. Do you understand this? Verstehst du das? But the presence of real faith shuts the door to fear. Aber die Anwesenheit von echtem Glauben verschließt die Tür für die Angst. I'm going to make the statement that I think it's important to really engrave deep in our hearts. Ich mache diese Aussage, weil ich denke, dass es wichtig ist, sie tief in unsere Herzen einzugravieren. And here's the statement. Hier ist die Aussage. Fear is lack of trust in God's love for us. Angst ist ein Mangel an Vertrauen in Gottes Liebe zu uns. You know what John wrote, the great apostle of love. Weißt du, was Johannes der große Apostel der Liebe schrieb? He said, "There is no fear in love." Er sagte, Furcht ist nicht in der Liebe. But perfect love casts out fear. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. You know, there are many people who are trying to conquer the issue of fear in their heart. Es gibt viele Menschen, die versuchen, das Problem der Angst in ihren Herzen zu besiegen. Without settling the issue of being loved by God. Ohne die Tatsache zu festigen, dass wir von Gott geliebt sind. Now, I do understand that we need to live by a radical kind of faith and reject fear. I understand that. Ich verstehe, dass wir in radikalem Glauben leben und die Angst zurückweisen müssen. Das verstehe ich. But I believe that once our hearts have become completely settled in God's deep love for us. Ich glaube aber, dass wenn unsere Herzen einmal komplett in Gottes Liebe für uns gefestigt sind, we have already won a good part of the battle. Haben wir schon einen großen Teil der Schlacht gewonnen. You know, we have to come to the place where we really believe in how deeply God loves us. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir wirklich glauben, wie tief uns Gott liebt. He takes care of us. Er kümmert sich um uns. We are protected in him. Wir sind in ihm geschützt. Now, once we come to this rest in the fact that we are unconditionally loved. Wenn wir einmal in diese Ruhe kommen, diese Tatsache, dass wir bedingungslos geliebt werden, you know, then we will walk in so much more peace. Dann werden wir in so viel mehr Frieden leben. You know, many people say to me, Reinhard, I don't feel God's love. How can I feel that God really loves me? Viele Leute sagen zu mir, Reinhard, ich fühle Gottes Liebe nicht. Wie kann ich fühlen, dass Gott mich wirklich liebt? You know, I really do believe it's important that we feel his love. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, seine Liebe zu fühlen. But I believe if our feeling of his love becomes the primary focus, we are in trouble. Doch ich glaube, dass wenn unser Gefühl für seine Liebe unser Hauptaugenmerk wird, haben wir Probleme. Our feeling his love has to be a side effect of believing in his love. Unser Gefühl seiner Liebe muss ein Nebeneffekt des Glaubens an seine Liebe sein. Yes, it is so wonderful when we completely feel loved by God. Ja, es ist so wundervoll, wenn wir uns von Gott vollkommen geliebt fühlen. But it is so terrible if we base our trusting in his love for us on what we feel. Aber es ist so schrecklich, wenn wir unser Vertrauen in seine Liebe für uns auf das stützen, was wir fühlen. The more you choose to believe that you're unconditionally loved, the more you will also begin to feel it. Je mehr du dich entscheidest, an seine bedingungslose Liebe zu glauben, desto mehr wirst du auch anfangen, sie zu fühlen. Since fear is attached to a very strong emotion, da Angst mit einem sehr starken Gefühl verbunden ist, we have to be rooted and grounded in his perfect love. Müssen wir in seiner perfekten Liebe gegründet und verwurzelt sein. And as we're rooted and grounded in his love, convinced our heart how much he loves us. Und wenn wir in seiner Liebe gegründet und verwurzelt sind und unser Herz überzeugt haben, wie sehr er uns liebt, this will give the fear in our hearts less and less space. Wird dies der Angst in unseren Herzen immer weniger Raum geben. You know, the only fear that any Christian really should have is the fear of God. Die einzige Furcht, die jeder Christ wirklich haben sollte, ist die Gottesfurcht. I've been meditating so much lately, again, as I have done many, many times. Ich habe kürzlich wieder einmal meditiert, wie ich es schon so oft getan habe. About the scripture in Proverbs chapter 1, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Über die Schriftstelle in Sprüche 1, des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. You know, a lot of people have not understood what it means to have the fear of the Lord. Viele Menschen haben nicht verstanden, was es heißt, die Furcht des Herrn zu haben. You know, the fear of the Lord has to do with surrender and worship. Die Furcht des Herrn hat mit Hingabe und Anbetung zu tun. And it does not have anything to do with being scared. Und es hat nichts damit zu tun, Angst zu haben. You know, but once we live a true fear of God, that means we are surrendered to him, we worship him. Wenn wir in einer wahren Gottesfurcht leben, was bedeutet, dass wir ihm hingegeben sind und ihn anbeten. This true healthy fear of God is also going to be a powerful battle in the battle of overcoming fear. Wird diese gesunde und wahre Gottesfurcht auch im Kampf, die Angst zu überwinden, eine kraftvolle Waffe sein. You know, God needs to be such a strong certainty in our lives. Gott muss in unserem Leben eine solch starke Gewissheit sein, that we trust him even when we don't understand certain things. Dass wir ihm auch dann vertrauen, wenn wir gewisse Dinge nicht verstehen. Once we come to this complete trust, wenn wir zu diesem vollkommenen Vertrauen kommen, what is there to be afraid of? Wovor sollte man noch Angst haben? You know, I desire that there is a true healthy fear of the Lord being restored in the Church of Jesus Christ. Ich wünsche mir, dass eine wahre, gesunde Gottesfurcht in der Gemeinde Jesu Christi wiederhergestellt wird. You know, one way what it means to the fear of the Lord can be expressed is like this. Eine Art, wie die Gottesfurcht ausgedrückt werden kann, ist dies. His love for me is so deep. Seine Liebe für mich ist so tief. And my love for him is so deep, meine Liebe für ihn ist so tief, that I'm afraid to displease him. Dass ich Angst habe, ihm zu missfallen. Not because I'm afraid what he will do to me. Nicht weil ich Angst habe, was er mir antun wird. But I'm afraid to disturb intimacy. Aber ich habe Angst, die Intimität zu stören. That's a good, healthy fear of the Lord. Das ist eine gute, gesunde Gottesfurcht. I will see you tomorrow. Ich werde dich morgen sehen.